Mein Name ist. Okay. Mein Name ist Enes Üçüncü und ich bin der diensthabende Arzt. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Michael Kirchhoff. Okay. Können Sie Ihre Vor- und Nachname bitte langsam buchstabieren? Ja, Michael schreibt sich MICHAELE. Michael. Und der Nachname Kirchhoff, KIRCHHOFF. FF Kirchhoff. Okay, 2H, oder? Nein, doch Kirchhoff, 2H. Okay. Kirchhoff, ja. Okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 45 Jahre alt. Okay. Wann genau wurden Sie geboren? Am 25. September 1980. Okay. Okay. Wie groß sind Sie? 1,84 Meter. Ja, gut, 80, okay. Kennen Sie Ihr aktuelles Gewicht? Ja, 87 Kilo. 80 Kilo. Okay. Danke für all diese Informationen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ungefähr seit einer Woche habe ich eine Erkältung und Husten. Und jetzt seit 2 Tagen geht es mir aber viel schlechter. Ich habe auch Fieber bekommen und habe Auswurf und auch jetzt Luftnot. Ich fühle mich schlapp und abgeschlagen. Also es geht mir jetzt nicht gut. Okay, Sie haben seit einer Woche Erkältung, oder? Ja. Okay. Haben Sie Fieber gemessen? Ja, ich habe gemessen. Ja, ich habe vor 2 Stunden 38,8 gehabt. Ach, können Sie noch mal sagen? 38,8. 38,8. Okay. Seit Hatten Sie ähnliche Beschwerden schon einmal oder? Nein, nein, sowas habe ich noch nie gehabt. Nein, ja, okay. Gibt es einen Auslöser für diese Ich Beschwerden? weiß nicht, Beispiel. ich weiß es nicht. Am Anfang habe ich ja gedacht, ich habe nur eine Erkältung. Ja, so, was Aber man ja dann. mal so hat. Aber das ist jetzt eben schlimmer geworden. Okay. Gibt es in diesem, wenn Sie haben Auswurf, gibt es etwas, haben Sie bemerkt, zum Beispiel Blut oder Also der Ohren? Auswurf, der sieht so ein bisschen gelb und braun aus. Ja, und braun, okay. Okay. Haben Sie etwas eingenommen, meine Medikamente? Ich habe gestern Abend eine Tablette Paracetamol genommen, aber es hat mir nicht Wie viel weit? geholfen. Okay. Hat nicht geholfen. Okay. Sie haben gesagt, Sie haben Atemnot. Ist das diesem Atemnot Belastung abhängig oder? Ja, aber ich belaste mich nicht groß. Das ist mir viel zu anstrengend. Selbst wenn ich so in Ruhe und jetzt hier sitze, habe ich auch das Gefühl, dass ich Atemnot habe und schlecht Luft bekomme. Okay, verstehe. Und es tut mir sehr leid, dass Sie solche Beschwerden haben. Okay. Aber wie ist denn Ihr Appetit? Ja, jetzt seit einer Woche, seitdem ich die Erkältung habe und besonders in den letzten Tagen, ist der Appetit nicht so gut. Das schmeckt mir das nicht so. Okay, haben Sie in der letzten Zeit vielleicht ab oder zugenommen? Nein, ich habe mein Gewicht gehalten. Okay, schlafen Sie gut oder wegen diesen Beschwerden können Normalerweise schlafe ich ganz gut, aber jetzt in den letzten Tagen mit den Beschwerden und dem Husten, nicht so gut. Okay, verstehe. Hatten Sie Übelkeit oder Erbrochen? Erbrochen habe ich nicht, aber etwas übel ist mir. Gibt es Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, nein. Nein. Okay. Diese Atemnot hatten ja, oder haben Sie Atemnot beim Treppensteigen oder? Ja, aber ich bin wenig Treppen gestiegen die letzte Zeit, die letzten Tage, weil ich einfach mich nicht gut gefühlt habe. Aber es strengt mich alles sehr stark an. Okay. Haben Sie Nachschweiß? In den letzten Nächten habe ich stärker geschwitzt, ja. Okay. Okay. Herr Kirchhoff, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Nein, eigentlich geht es mir ganz gut. Ich fühle mich eigentlich sonst ganz wohl. Ich nehme auch sonst gar keine Medikamente ein. Aber wie gesagt, jetzt geht es mir nicht gut. Okay, ich verstehe. Und haben Sie Allergien? Ist mir nicht bekannt. Okay. Herr Bischof, rauchen Sie? Ja, ich rauche. Ja. Ich rauche schon Okay. länger, seit vielleicht 20, 22 Jahren, jeden Tag eine Schachtel. Jeden Tag eine Schachtel, okay. Ja. Trinken Sie auch Alkohol? Ja, aber wenig. Eine Flasche Bier vielleicht pro Woche. Woche. Und wie geht es Ihren Eltern? Sind Sie auch gesund oder? Eltern. Also mein Vater, der ist der hatte Lungenkrebs, da ist er verstorben, da war er 66, 66 Jahre alt. Und die Mutter, die ist 70 Jahre alt, die lebt noch, die hat etwas Zucker, Alterszucker, und hatte vor 5 Jahren eine Gallenblasenentfernung. Ja. Okay, haben Sie schon einmal operiert? Ich bin schon einmal operiert worden, ja. Als Kind, da war ich vielleicht 9 Jahre alt, am Blinddarm. Und dann mit 19 Jahren hatte ich eine Knieverletzung, Meniskusoperation, hatte ich eine Spiegelung, Kniegelenkspiegelung. Und da wurde der Meniskus operiert. Ist das Und diese Operation komplikationslos? ja, das war ganz gut, ja. Und ich vor 2 Jahren hatte ich einen Leistenbruch auf der linken Seite, Leistenbruch, und wurde am Leistenbruch operiert. Zwei Jahre, vor Vor zwei 2 Jahren, Jahren. Okay. vor 2 Jahren. Okay, ich verstehe. Sind Sie verheiratet, Herr Bischof? Ja, ich bin verheiratet, wohne mit meiner Frau und unserer Tochter zusammen, die ist 11 Jahre alt. Was machen Sie unberuflich? Ich bin Busfahrer. Busfahrer. Okay. Okay, Sie haben gesagt, seit einer Woche, Sie haben Erkältung, aber letzte 2 Tage haben Sie Fieber mit Gelb- und Braunauswurf. Sie haben auch Dyspnoe und Sie haben diese Dyspnoe auch, wenn Sie Was sitzen. ist Dyspnoe? Dyspnoe, was ist das? Entschuldigung, meine Fehler. Dyspnoe bedeutet Atemnot. Ach so, Atemnot. Ja, Ja. Atemnot habe ich, ja. Ja. Ja, Entschuldigung. Sie haben gestern Paracetamol genommen, aber nicht so gut hilft. Das war die alle wichtigen Punkte, oder? Ja. Haben Sie noch etwas? Nein, habe ich nicht. Nein. Nein. Okay. Vielen Dank. Ich habe jetzt alle notwendigen Informationen. Haben Sie Fragen? Ja, ich hoffe, dass Sie mir bald helfen können, weil es geht mir nicht gut. Okay, keine Sorge, wir sind hier für Sie und Sie sind in guten Händen. Okay. Und ich denke, Sie haben Lungenentzündung und wir werden Ihnen etwas machen, diese Diagnose abzuklären. Okay. Und dann, um diese sicher zu abzuklären, sind noch einige Untersuchungen notwendig. Nachdem Okay. wir alle Gut. Ergebnisse vorliegen Ja. haben, werden wir die Diagnose bestätigen. Okay, das können wir so machen. Gut, dann haben Sie jetzt etwas Zeit, sich vorzubereiten für die Vorstellung gleich. Denken Sie an die Fachbegriffe für Leistenbruch oder Blinddarmoperation oder Gallenblasen und so weiter. Und die Kollegen, die zugehört haben, haben vielleicht noch Ergänzungsfragen. Oder sind alle Fragen soweit gestellt, die notwendig sind? Man könnte noch fragen, haben Sie Schmerzen? Ja, haben Sie Schmerzen? Tut es beim Atmen weh zum Beispiel oder beim Husten? Ja, etwas tut es weh auf der rechten Seite hinten, wenn ich Luft hole und wenn ich husten muss. Dann ist das etwas schmerzhaft da hinten am Rücken, so in der Höhe des Schulterblattes. Das ist so. Aber sonst habe ich den Schmerz nicht, nur beim tiefen Atmen oder beim Husten. Gut. Ich lasse Sie dann jetzt etwas in Ruhe, dass Sie sich konzentrieren können und einige Minuten und ich melde mich gleich wieder. Ja, Okay, bis gleich. Ja, tschüss. danke. Okay, guten Tag, Herr Chefarzt. Ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen. Haben Sie Zeit? Ja, habe ich. Okay, danke. Es handelt sich um einen 55-jährigen Patienten namens Michael Kirchhoff, der sich heute wegen Fieber und Auswurf bei uns vorgestellt hat. Die Beschwerden bestehen seit 2 Tagen und diesem Auswurf sei gelb und braun. Die Beschwerden seien bei Belastungsverstärken. Begleitend berichtete er Dyspnoe-Auswurf, Nausea, und Insomnia wegen der Auswürfe und Dyspnoe. Okay, darf ich einmal kurz unterbrechen? Sie haben berichtet, dass Herr Kirchhoff ist 45 Jahre alt. Sie haben gesagt, seit 2 Tagen hat er Beschwerden. Hat er nicht seit einer Woche schon Beschwerden? Seit einer Woche ist er erkältet, hat er eine Erkältung. Und seit 2 Tagen hat er, Diese Beschwerden, Fieber und Auswurf. ja, sagen Sie ruhig, seit 2 Tagen bestehen febrile Temperaturen von 38,8. Sagen Sie ruhig die Höhe des Fiebers dazu, weil Fieber beginnt bei 38, aber es kann ja auch 39,5 sein oder so. Sagen Sie ruhig dann, wie hoch, ne? Febrile Temperaturen und von 38,8. Man könnte noch fragen, wo haben Sie das gemessen? Oral gemessen. Und es besteht Tussis, produktiver Husten oder produktiver Tussis mit gelblich-braunem Auswurf oder Expektoranz. Ja? Expektorants, um bei den Fachbegriffen zu bleiben. Und Sie haben berichtet, der Patient hat auch eine Belastungsdyspnoe. Ja. Ja. Hat der Patient auch Schmerzen? Er hat auch gesagt, er hat Schmerzen, und das Schmerzen ist einseitig, Ja, wo und hat er die Schmerzen? Wissen Sie das noch? linkesseitig. Ja, rechts hinten. Rechts hinten, Rechts, da okay. würden wir sagen, rechtsdorsal. Dorsal, rechtsdorsal. Und zwar hat er gesagt, der Schmerz ist besonders bei Inspiration. Ja, beim Einatmen und beim Husten. Ja, also der Schmerz ist atem- und hustenabhängig. Okay. Ne? Der Schmerz. Okay. Gegen diese Beschwerden nehme er gestern Paracetamol, was ihr nicht helfe. Bis auf Nachtschweiß, Insomnie und Nausea ergeben sich keine Auffälligkeiten. Und die Frage nach der Vorerkrankungen wurde verneint. Operationen, Appendektomie im 9. Jahre, Meniskus-OP im 19. Jahre. Und vor 2 Jahren Leistenhernie-OP. Ja, eine Leisten-Inguinalhernie, ja, Inguinalhernie. oder vor 2 Jahren eine Herniotomie. Herniotomie ist der Oberbegriff für Hernien-OP. Herniotomie einer Inguinalhernie links. Und die Meniskusoperation, können Sie sich noch erinnern, war das eine offene Meniskusoperation oder eine endoskopische? Laparoskopische war das eine, es war eine Kniegelenkspiegelung. Ja. Ja. Arthroskopisch, also eine arthroskopische Meniskus-Teilresektion. Wahrscheinlich war es eine Teilresektion. Ja. Gut, das war mit im Alter von 19 Jahren. Sehr gut. Gibt es Auffälligkeiten in der Familienanamnese? Sein Vater auch Bronchialkrebs, an Bronchialkrebs gestorben. Ja, sagen Sie mir den Fachbegriff, medizinischen Begriff für Okay. Bronchialkrebs. Bronchialkrebs, okay. Bronchialkarzinom. Bronchialkarzinom, okay. Ja, Bronchialkarzinom oder Bronchialneoplasmakarzinom. Wie alt war der Vater da, als er verstorben ist? 66. 66, also relativ jung. Der Vater ist im Alter von 66 Jahren an einem Bronchialkarzinom verstorben. Und die Mutter? Und die Mutter hat Diabetes mellitus Typ 2 und Cholelithiasis, und sie ist 70 Jahre alt. Ja, aber die Mutter ist ja an dieser Cholelithiasis operiert worden. Eine Gallenblasenentfernung hatte sie. Okay. Ja, und kennen Sie den Fachbegriff für Gallenblasenentfernung, Gallenblasenoperation? Genau, Sie kennen die Fachbegriffe alle. Sie müssen sie nur einsetzen. Ja, gebrauchen Sie die. Na, gibt es Geschwister? Aber ich habe Sie nicht haben gefragt. nicht gefragt. Sie haben nicht gefragt. Es gibt einen Bruder, der hat hohen Blutdruck. Den gibt es. Ein Bruder und dieser Bruder hat auch noch eine hohe Harnsäure und einen Gichtanfall gehabt. Also Hyperuricämie und Arthritis urica. Ja? Und dann auch noch den Begriff arterielle Hypertonie als Fachbegriff. Gut. Gibt es sonstige Risikofaktoren bei den Patienten? Ja, unsere Patientin raucht jeden Tag eine Schachtel vor 35 Jahren. 22 Jahre. 22, habe ich gesagt. 22? 22, Sie haben gesagt, Eine ein paar. Schachtel pro Tag, was würden Sie sagen? Da gibt es einen Begriff, wenn man sagt, die Dosis und die Dauer. Denken Sie an Package Years. Package Package jetzt. Years, ja. Also es besteht, man kann ruhig sagen, es besteht ein erheblicher Nikotinkonsum. Ja, erheblich. Erheblicher Nikotinkonsum von 22 Package Years. Okay. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Okay. Ja. Und auch trinke eine Flasche Bier pro Woche, aber das ist nicht Gut, das ist jetzt nicht so nicht so. für deutsche Verhältnisse nicht so viel. Nein. Ja, ist der Patient geimpft? Ich habe nicht gefragt. Ja, ist mir auch später eingefallen, das wurde nicht gefragt, wäre vielleicht bei Fieberpatienten mit Husten und so ganz gut zu fragen, sind Sie geimpft? Ja. Der Patient würde antworten, normalerweise bin ich regelmäßig beim Betriebsarzt, auch als Busfahrer werde ich geimpft, weil da viele kranke Menschen in meinen Bus steigen. Ich habe aber im letzten Herbst habe ich weder eine Grippeimpfung gemacht noch eine Impfung gegen Covid. Das hat er im letzten Herbst vergessen. Ja, sonst lässt er sich immer regelmäßig impfen. Ja. Gut, wir haben also einen Patienten, 45 Jahre alt, der seit einer Woche eine Erkältung hat, sagen wir einen viralen Infekt. Allerdings seit 2 Tagen bestehen febrile Temperaturen bis 38,8, verbunden mit Tussis und Expektorans, gelblich-bräunliches Expektorans. Es besteht ein inspiratorischer und Hustenschmerz rechts dorsal. Das berichtet der Patient. Er fühlt sich abgeschlagen, matt. Und er hat eine Dyspnoe, sogar fast schon eine Ruhedyspnoe. Und es besteht ein Nikotinabusus von 22 Package Years. Er nimmt keine regelmäßigen Medikamente ein. Der Vater ist im Alter von 66 Jahren an einem Bronchialkarzinom verstorben. Das wären für mich so die wesentlichen Punkte in dieser Anamnese, die ich jetzt erstmal so nochmal zusammenfassen würde oder berichten würde. Jetzt frage ich Sie, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Als Verdachtsdiagnose denke ich Pneumonie, aber als Differentialdiagnose auch Bronchialkarzinom und Embolie denke ich. Okay, also als erstes Verdachtsdiagnose, Verdacht auf Bronchopneumonie, rechts wahrscheinlich, rechts dorsal, rechtes Unterfeld, rechter Lappen vielleicht. Differentialdiagnostisch muss man sogar natürlich an ein Bronchialkarzinom denken. Der Patient ist relativ jung, aber auch das gibt es. Er hat einen langjährigen Nikotinkonsum. Er hat eine familiäre Vorbelastung durch den Vater. Ja, stimme ich Ihnen zu. Danke. Erstmal finde ich, Sie haben das ruhig und gut gemacht. Bestimmte Fragen eben sollten Sie immer stellen nach Schmerzen. Ja? Das sollten Sie in diesem Fall auch stellen. Haben Sie Schmerzen, wenn Sie atmen zum Beispiel? Es gibt ja auch bei einer Pleuritis zum Beispiel, die kann sehr schmerzhaft sein, gerade dass das nochmal hinkommt. Ja, er hat etwas Schmerzen und er raucht und der gelblich-bräunliche Auswurf kann natürlich auch auf eine Pneumonie hinweisen. Na, es muss ja nicht immer blutig sein, aber bräunlicher, brauner Auswurf kann oft ein Hinweis sein auf eine Bronchopneumonie. Gut, ich würde an ihrer Stelle vorsichtig sein, dem Patienten gegenüber sehr früh eine Diagnose zu stellen. Sie haben schon sehr früh, der Patient hat gesagt, ja, was kann ich da haben oder was habe ich? Da haben Sie sehr früh gesagt, ja, das war natürlich klinisch schon, lag das auf der Hand. Es kann sein, und ich denke, Sie haben eine Lungenentzündung, haben Sie gesagt. Das kann man machen, aber ich würde damit noch abwarten. Sagen Sie dem Patienten, ja, Sie haben sicherlich eine ernstzunehmende Infektion oder Entzündung in Ihren Atemwegen. Ja, das kann man so, ich würde es ein bisschen offen lassen, noch nicht gleich sagen, Sie haben eine Lungenentzündung. Ich würde sagen, Sie haben wahrscheinlich eine Infektion in den Atemwegen und das müssen wir noch genau abklären. Dafür müssen wir sie auch stationär aufnehmen. Wir müssen die Lunge röntgen. Wir müssen Laboruntersuchungen machen. Zuallererst möchte ich sie körperlich untersuchen. Ja, Okay. ganz wichtig. Ja, ganz wichtiger Aspekt auch für die Prüfung. Die körperliche Untersuchung ist der nächste Schritt. Und dann entscheiden Sie, wie es weitergeht. Bildgebung, was auch immer. EKG, Labor und so weiter. Aber ich würde noch nicht zu früh eine Diagnose gegenüber dem Patienten stellen. Okay. Ja. In unserem Kurs hat unsere Lehrerin gesagt, wenn die Patient fragt, ja, was habe ich? Sie müssen sagen, was denken Sie? Ja, was Sie denken, aber lassen Sie es etwas offen. Okay, Wenn Sie ja. sagen, Sie haben eine eventuell, ich denke an eine Infektion in den Atemwegen, dann haben Sie ja recht. Dann deckt das auch die Bronchopneumonie oder die Lungenentzündung ab, ja. Aber ich würde weitere Sachen noch nicht sagen. Sie haben ja, Sie erzählen, machen ja nichts falsch, wenn Sie sagen, Sie haben eine Entzündung in Ihren Atemwegen. Das glaube ich. Und das müssen wir genau untersuchen. Ja. Okay. Weil das wäre natürlich, ja, manche Dinge, wenn man sie schildert als Patient, dann ist der Arzt plötzlich ganz schnell und sagt, ja, das ist das, die Diagnose. Und das kann gefährlich sein, dass Okay. Sie da wirklich noch offen sind, ergebnisoffen und dann lieber sagen, jetzt untersuche ich auskultiere, ich perkutiere und ich höre vielleicht typische Atemgeräusche, die auf eine Pneumonie hinweisen. Aber es gibt auch Pneumonien, die hören wir nicht immer. Wenn sie sehr tief liegen, dann können wir nicht das immer hören. Das kommt dann das Röntgenbild vielleicht dazu. Ne? Okay, Ja? das Wäre ich ein war sehr bisschen, hilfreich für ja, mich. Danke. würde ich etwas vorsichtig sein. Ne? Okay. Ja? Sie kennen viele Fachbegriffe, Sie müssen sie aber auch einsetzen. Ja, denken Sie dran, Bronchialkrebs. Versuchen Sie das dann zu sagen, Bronchialkarzinom. Ja? Ja, Oder so etwas. Aber Sie wissen die Begriffe. Sie müssen sie, wie gesagt, nur transportieren. in unserem, in meinem Notizen habe ich Bronchialkarzinom geschrieben, aber wenn ich sage, Ja. ich Nee, weiß ist klar. nicht Ist warum, klar, aber das ist natürlich auch die Situation in der Prüfung, das ist klar. Deswegen versuchen wir das ja auch zu simulieren. ja, gerne. Haben Sie denn einen Prüfungstermin? Ja, ich habe 10 Tage. Ja, habe ich ein gutes Gefühl. Machen Sie das ganz systematisch, versuchen Sie die Fachbegriffe in dieser Vorbereitung zu finden. Und nach wie vor ist meine Meinung, machen Sie unkomplizierte Sätze. Ja, Okay. die deutsche Grammatik ist gemein und riskant. Und deswegen bin ich immer dafür, ruhig lieber nicht zu lange Sätze machen, dann lieber stoppen und einen neuen Satz beginnen. Das Okay. ist manchmal leichter. Ja. Ja. Gut. Ja, ich gehe davon aus, dass der Ramadan dauert ja noch, ne?